Wir lesen nur zwei Verse aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes und da geht es um die Aufforderung, als Kind Gottes den Blick von dem Erlöser nicht abzuwenden. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir haben das 11. Kapitel gelesen und ich möchte mal so sagen, wir sind beschämt worden. Warum? Weil wir gesehen haben, was Menschen, die Gott bedingungslos vertrauten, tun konnten. Und wenn wir das im Abgleich mit unserem Leben sehen, sind wir traurig, dass wir Gott so wenig vertrauen und darum mit ihm auch gar nicht so viel erleben. Und nun im 12. Kapitel wird gesagt, darum, weil ihr das gehört habt, weil ihr daran erinnert worden seid, was Gott wirklich tut an denen und durch die, die ihm vertrauen. Darum reiht euch selbst auch da hinein in diese Wolke der Zeugen. Und das Notwendige dazu ist, legt alles ab, was euch hindert, diesen Aufblick zu haben. Alles, was stört, alles, was die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott stört, legt es ab. Ich hatte neulich gerade ein Gespräch noch mit jemand, wo es um diese Frage ging. Ja, wie kann ich denn wirklich in meinem Alltag anders leben und überwinden? Ja, du musst alles ablegen, was die Gemeinschaft mit Gott stört. Hast du die Gemeinschaft? Bist du jeden Tag in Verbindung mit ihm, allein? Oder befragst du dich mit Fleisch und Blut? So wie es der Apostel Paulus sagte, er hätte es nicht so getan. Er sagte, ich befragte mich nicht mit Fleisch und Blut, sondern ich fuhr fort durch die Offenbarung Jesu Christi in mir. Ich bin Gottes Kind und habe ein Anrecht darauf, eine persönliche Führung in meinem Leben zu haben. Unabhängig von dem, was andere Menschen darüber meinen. Und das ist diese Aufforderung hier, lasst uns aufsehen auf Jesus. Der Herr Jesus selbst sprach davon in der Diskussion mit den Gläubigen der damaligen Zeit, die auch eine eigene Form von Frömmigkeit hatten, die Pharisäer, und glaubten, sie seien richtig in ihrer Art. Sprach er, als sie ihm die Gottessohnschaft absprechen wollten, ich bin immer verbunden mit dem Vater. Ich tue nur, was der Vater will. Ich bin niemals allein. Niemals allein. Und diese Aufforderung hier in Hebräer 12 soll dasselbe sagen. Du musst niemals allein sein. Niemals. Wenn du in der Gemeinschaft mit deinem Heiland bleibst, jeden Tag aufs Neue, bist du nie allein. Und der Herr sagt, ich bin auch nicht allein. Und er machte dieses Nicht-Allein-Sein in seinem Erdenwandel von dem Willen des Vaters abhängig. In Gethsemane. Und wir können das vielleicht versuchen, ein wenig nachzuempfinden, was unser Erlöser dort gelitten hat, als er mit dem Tode rang in Gethsemane. Und er wusste, alle werden ihn verlassen. Und dass er nun diesen Weg ans Kreuz für uns gehen musste, diese Schmach, Hohn leiden musste und die Schmerzen. Ich glaube, die Schmerzen waren das Wenige dabei, sondern die Verachtung und die Schmach, die einer, der überhaupt keine Sünde getan hat, tragen muss. Das merken wir schon in unserem Leben, wenn man uns falsch verdächtigt. Und wir sind gar nicht komplett. Uns kann man immer verdächtigen, was Falsches gemacht zu haben. Wir sind dazu befähigt, immer Falsches zu tun. Aber Jesus nicht. Und der Reine wurde verdächtigt. Man sagte sogar, du hast den Teufel. Und all das trug er und betete, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will. Nicht wie ich will. sondern immer, immer, wie du willst. Ich bin nie allein, der Vater ist mit mir. Darum lasst uns aufsehen auf Jesum. Dieses Wort ist ja nicht an Ungläubige gerichtet. Es ist an die damals gläubigen Hebräer gerichtet. Die waren schon auf dem Weg des Glaubens. Aber sie guckten sich um, was die Nachbarn machen. Und das ist auch manchmal unser Problem. Wir schauen, was der Nächste macht, der sich auch Christ nennt. Wie handelt der denn? Ach, das müsste ich vielleicht auch so machen. Vielleicht bin ich falsch. Und so versuchten sie sich auch nach anderen zu richten, statt allein an das, was Jesus ihnen gegeben hat. Und was passiert? Der Blick wird weggewandt, nicht mehr zu Jesus, sondern zu den Umständen um mich herum und zu den anderen Menschen. Und daran werde ich dann vielleicht ein wenig unruhig und trifte vom Glauben ab. Jeder driftet vom Glauben ab, ein wenig, manchmal viel, der nicht mehr auf Jesus blickt. Wer auf Menschen blickt, driftet immer ab. Das ist so eine Lehre, die müssen wir uns selbst immer wieder sagen und gefallen lassen. Wer nicht allein auf Jesus blickt, muss abdriften. Alles andere, was er sieht, hat nämlich nichts mit dem Wandel des Glaubens zu tun. Hat immer etwas mit Maßstäben der Menschen zu tun. Aber im 11. Kapitel haben wir gesehen, dass Menschen, die sich auf das Wort Gottes verließen und dabei blieben, unglaublich stark gesegnet worden sind. Und hier heißt es, werdet nicht träge im Glauben. Also es wird den Gläubigen gesagt. Die können träge werden. Ach, na ja, glaubt ja sowieso keiner mehr, was soll ich mich denn jetzt anstrengen? Nein, du lebst ja nicht für die anderen, was die machen, sondern wir leben immer für den, der uns erlöst hat. Wir leben nur für Jesus. Er hat uns erlöst. Wir leben nicht für den Bruder, für die Schwester, für die Menschen in erster Linie, sondern für Jesus. Ihm sind wir verantwortlich, ihm sind wir dankbar. Und aus dieser Dankbarkeit soll ein Segen auch für unseren Nächsten fließen. Wir sollen wissen, dass uns das alles passieren kann, also dass wir träge werden können durch das, was wir erleben in dieser Zeit. Denn solange wir auf Erden sind, sind wir angegriffen und versucht zur Sünde. Täglich. Täglich sind wir angegriffen in Gedanken, Worten und Werken. Pausenlos, weil der Satan nicht schläft. Der braucht keinen Schlaf. Sind wir angegriffen und die Gedanken sollen zur Sünde verführt werden, die Worte dann auch und unsere Taten letztlich sollen es beweisen, dass wir verführt sind. Wir sind also ständig den Angriffen des Widersachers ausgesetzt, ob wir das gerade merken oder nicht. Die Hebräer hatten das damals auch nicht leicht gemerkt, aber das Resultat ihres Lebens zeigte es auf. Ihr seid träge geworden. Wodurch denn? Weil ihr jetzt Jesus nicht mehr bekennt? Doch, doch. Weil ihr den Anfechtungen erlegen seid. Ihr habt gar nicht gemerkt, dass ihr ständig versucht worden seid. Ihr habt wieder woanders hingeguckt aufgrund der Versuchung und habt den Blick auf euren Erlöser verloren. In Matthäus 24 sagt nämlich der Herr ganz deutlich, Vers 24, zu den Jüngern: Es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen. Und zum Teil können wir das ja bestätigen, es gibt es auch en masse heute. Ich habe gerade dem Bruder hier eine Schrift auch gegeben, wie viel Falsches heute geredet wird. Deswegen muss man sehr genau von der Schrift her hinhören. Ja, wir haben ja auch in unserer Versammlung immer viele, die völlig neben der Schrift sind und lassen sich auch gar nicht korrigieren. Aber wir müssen es aufnehmen und merken, dass das nicht stimmt. Und aufsehen auf Jesus und sein Wort hören. Damit wir nicht der Verführung anheimfallen. Der Herr hat es ja gesagt, es sind viele, die unter seinem Namen kommen, falsche Christi und falsche Propheten. Und die werden sogar noch große Zeichen und Wunder tun. das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, sogar die Auserwählten. Auch die werden angegriffen mit Zeichen und Wundern und allem möglichen religiösem Zeug, damit sie nicht mehr Aufblick haben zu Jesus. Das ist also hier eine Aufforderung an die Gläubigen und somit an uns: Pass auf, dass du den Blick auf deinen Erlöser nicht verlierst. Das ist der einzige Blick, der dich echt vorwärts führt, der dich echt erhält in dieser Zeit. Dass du nicht reagierst auf die falschen Einflüsse in dieser Welt, auch die religiösen. So ermunterte auch der Apostel Paulus seinen Mitstreiter, und das könnte uns ja eigentlich wundern, den Timotheus, in 1. Timotheus 6, Vers 12, und sagt zu ihm: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Warum sagt er das zu dem, von dem er nämlich an die Philipper schrieb im 2. Kapitel: Ich habe keinen, der so für euch arbeitet, der so mir zur Seite steht. Also es ist der Beste, den ich habe. Und selbst zu dem sagt er das. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, denn pass auf, du bist zwar ein guter Mitarbeiter, aber wenn du nicht den Aufblick zu Jesus behältst jeden Tag, wirst auch du abgelenkt und verführt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Die Garantie, also diesen Glaubenskampf bis zum Ende, und zwar darum geht es ja auch, es geht ja bis zu dem letzten Tag unseres Hierseins auf der Erde. Es geht nicht nur um heute, sondern wie wird es, wenn wir morgen aufwachen, morgen sein? Wie wird es übermorgen sein? Wie wird es auf dem Sterbebett sein? Um das geht es. Bis zum Schluss. Die Garantie also, durchzuhalten und nicht abzufallen, nicht abzudriften von dem Segen, den Gott uns in Jesus bereitet hat, liegt im Aufsehen zu Jesus. Der große Erweckungsprediger Spurgeon, der hat das mal in ein Beispiel der Landwirtschaft gekleidet und sagte, da gab es mal so einen Wettbewerb unter den Landwirtschaftsarbeitern. Wie lautete der Wettbewerb? Er lautete: Ihr habt hier ein Pferdegespann und da ist ein Pflug hinten dran. Und jetzt werdet ihr mal über diesen Acker gehen und wir werden beurteilen, wer die beste Spur gezogen hat. Und so machten sich einige auf, die Preisrichter schauten sehr genau zu. Und als sie am Ende ankamen, fragte dann der Preisrichter: Junger Mann, wo haben Sie hingesehen, während Sie pflügten? Ja, ich hatte meinen Blick fest auf den Handgriff am Pflug und achtete darauf, wie ich die Pflugschar zu stellen hatte. Jawohl, sagte der Richter, darum ist auch Ihr Pflug bald einwärts, bald auswärts gegangen und die Furchen sind alle krumm geworden. So, der Nächste wurde auch gefragt, wohin haben Sie denn gesehen? Ja, ich habe, sagte dieser, auf meine Furche immer geschaut, die ich mache und die ich machen soll. Ich dachte, dass ich sie dadurch recht gerade bekomme. Aber ist das Ihnen gar nicht gelungen? Denn die Furche, die Sie gezogen haben, ist entfernt von gerade sein. Dann wurde der Dritte gefragt, wohin hatten Sie denn Ihre Augen gerichtet? Nun, ich habe zwischen meinen beiden Pferden hindurch nach einem Baum gesehen, der am Ende des Ackers gerade vor mir stand. Und nur dieser Mann ging immer geradeaus, weil er ein bestimmtes und festes Ziel im Auge hatte. Und das ist ein Beispiel, dass wir dadurch erkennen, wir brauchen immer ein einziges, festes Ziel vor Augen. Das ist Jesus. Aufsehen auf Jesus. Sonst gehen wir krumme Wege. Obwohl wir gerade Wege gehen wollen, schaffen wir es nicht. Das ist die Weisheit, die uns hier in dem Hebräerbrief nahegebracht wird. Schaut auf Jesus, dass ihr nicht träge werdet. Und lasst alles links und rechts liegen, was euch stört, auf das Ziel zu schauen. Menschlich gesehen ist manches sehr unangenehm, rechts und links alles liegen zu lassen, weil man glaubt, man möchte doch auch noch irgendwie was vom zeitlichen Leben haben. Dies soll ich nicht machen, jenes vielleicht nicht machen, weil ich immer auf das Ziel schauen muss. Aber die Garantie, ein gutes Ende, nicht nur einen guten Anfang zu haben, liegt darin, auf das Ziel, auf Jesus zu schauen. Auch im Korintherbrief sagt der Apostel Paulus Folgendes. Ich lese mal Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 14 bis 18. Da sagt er, wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, also hier wird von der Müdigkeit abgesehen, sondern wenn auch, und das ist das rechts und links vergessen, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Wenn auch der äußere verfällt, wir schauen auf das Ziel. Wir schauen nicht auf die Situation und Möglichkeiten um uns herum im Glauben. Dann würden wir träge werden. Und dann sagt der Apostel weiter, denn unsere Trübsal, ja, er spricht von Schwierigkeiten auf dem Weg. Sie ist aber zeitlich und leicht. Sie schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, wenn wir auf das Ziel schauen. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Aufsehen zu Jesus, auf den Unsichtbaren. Jeden Tag aufs Neue, innerlich auf ihn schauen. Denn was sichtbar ist, das ist doch zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Das bringt uns durch. Hier verstehen wir also diese Aufforderung, schaut doch auf die Väter des Glaubens, was die erlebt haben. Wir kommen natürlich noch zu einem anderen Aspekt dieser Glaubensväter, die ja auch zunächst, so wie wir, erst Bedenken hatten, aber dann doch in der Entschiedenheit lebten. Und erlebten, dass Gott sein Werk wunderbar vollführt. Ja? Aufsehen auf das Ewige. Und das Ewige ist unveränderlich. Alles Irdische, ja, auch das Fußballspiel, was heute noch stattfinden soll, das hört irgendwann mal auf, egal wie es endet. Die Weltmeisterschaft hört irgendwann mal auf, alles verpufft. Na, was war dann? Na gut, ein bisschen gespielt und so, ja. Aber Leben hat das ja nicht gegeben. Man hat viel Geld vielleicht ausgegeben. Man ist ja nach Südamerika vielleicht geflogen, hat ein Hotel gemietet und so weiter, wo man übernachten konnte. Kostet viel Kraft, Nerven und körperliche Schreien. Man muss ja schreien dabei wahrscheinlich. Ne? All das. Ja, und dann ist es plötzlich vorbei. Ja, außer Spesen nichts gewesen. Das Leben ist dadurch nicht besser geworden. Das ist das, was die Bibel hier meint. Ja. Das Zeitliche, das Irdische ist zeitlich, aber der Blick auf das Ewige, auf Jesus, ist ewig. Da ändert sich nichts. Das bleibt bestehen. Gott bleibt immer derselbe. Unser Glaubensschritt soll immer wieder allerdings durch sündiges Verlangen in dieser Welt gehindert werden. Und da sollen wir wachsam sein, dass dies nicht geschieht. Welche Punkte sind das, die uns von diesem Leben des Aufblicks zu Jesus abhalten wollen? Es sind die Punkte, dass wir zum einen auf uns selbst blicken. Wir betrachten uns, beurteilen uns, finden uns unwürdig, schwach und elend und resignieren schlussendlich und sagen, na, ich kann das sowieso nicht. Ich bin ja auch noch krank, ja, bin jetzt älter geworden, klappt alles nicht mehr. Das ist ein Grund zum Stehenbleiben. Der andere ist, dass wir nach unten schauen, auf unseren Weg. Wir machen uns Gedanken über den Weg, den wir am besten gehen können. Und dann gucken wir immer dahin. Und den verfolgen wir und am Ende merken wir, es war der falsche. Und dann schauen wir auch noch auf die Probleme um uns herum. Und dann sind wir schon wieder abgelenkt. Zu dem ersten Punkt, Paulus schreibt ja in Römer 7, und wir hatten ja die Tage mit dem Bruder Rindlisbacher, der gerade über den Römerbrief gesprochen hat, wo Paulus dann bekennt im Kapitel 7, dass er im Grunde genommen nicht vom natürlichen Menschen weiß, was er richtig tut. Er hat den Wunsch, das Gute zu tun, aber der natürliche Mensch schafft es einfach nicht. Er tut nicht das Gute. Wollen habe ich wohl in Vers 18, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Das ist der natürliche Mensch. Ich muss aufblicken zu Jesus, damit ich wirklich das Gute tue. Das hat er dann im 8. Kapitel geschrieben. Oh, wenn ich jetzt das Gesetz des Geistes habe, da habe ich jetzt eine Kraft bekommen, das Gute zu tun. Ich muss aufblicken zu Jesus. Denn der hat mich erlöst und er wird mich auch fördern. Lesen wir mal von diesen Glaubenshelden, die uns ja am 11. Kapitel schon vorgestellt worden sind, dass sie auch so Schwachmomente hatten, aber doch nachher in der Entscheidung standen für den Aufblick zum lebendigen Gott. Wir haben ja Wunderbares von Mose gelesen, ne? Im 11. Kapitel. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ist ein starkes Wort und das wollen wir natürlich auch. Aber es gab auch andere Zeiten. Es gab auch Zeiten, wo er zunächst verzagt ist, und zwar, weil er auf sich blickte. Wir lesen das in 2. Mose 3. Da geht es ja um seine Berufung, dass er das Volk Israel aus Ägypten führen sollte. Und der Herr sprach zu ihm im Vers 10, geh hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Was antwortet Mose? Jawohl, das mache ich, wunderbar, ich schaue auf dich. Nein, er hat gesagt, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Wenn ich mich angucke, das ist unmöglich, Herr. Ich blicke jetzt auf mich und da geht gar nichts in dieser Hinsicht. Verstehen wir? Das ist auch manchmal unser Problem. Und was sagt dann der Herr zu ihm? Ja, das interessiert ja gar nicht. Ich will mit dir sein. Also, der Mose war auch nicht immer so, wie wir ihn im 11. Kapitel des Hebräerbriefes vorgestellt bekommen. Er hat auch erstmal sich abgecheckt und gesagt, es geht nicht. Aber der Herr hat gesagt, das geht, denn ich will mit dir sein. Nicht? Und dann gab es ja auch noch diese Diskussion, denn na ja, was soll ich denn sagen, wenn ich dorthin komme und so weiter. Und zum Schluss war der Mose doch ein bisschen frech, möchte ich mal sagen. Er hat einfach zu Gott gesagt, na ja, also meine Rede ist auch nicht besser geworden, seitdem du mit mir redest. Hat er gesagt. Du hast zwar mit mir geredet, aber ich kann jetzt, meine Zunge ist nicht besser geworden. Und dann sagt Gott, sei doch still. Weiß ich nicht, dass du einen Bruder hast, der Aaron heißt? Weiß ich nicht, dass der reden kann? Den will ich dir zur Seite stellen. Blicke auf mich. Ich mach das, nicht du. Sieh weg von dir. Das ist also eine ganz wichtige Sache, das zu betrachten. Es war also auch diese Selbstbetrachtung und Eigenmächtigkeit zu urteilen über sich und über diesen Weg, dem man gehen soll, statt Gott die Führung zu überlassen. Wir haben auch gelesen im 11. Kapitel, wie wunderbar Gideon ein Vorbild wurde. Gideon, der Richter, schaut mal auf den. Ach, was war das für ein Glaubensheld, der mit 300 Leuten 135.000 Feinde in die Flucht schlug. Aber da gab es auch was anderes. Da heißt es zum Beispiel in Richter 6, Ich will das ja einfach sagen, damit auch wir ermutigt werden. Natürlich haben wir Einbrüche, aber wir sollen zu der Entscheidung dieser Leute kommen, dass sie sagen, jetzt blicken wir aber auf Jesus. Da sprach auch der Herr zu ihm in Vers 14, Kapitel 6. Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Ja, was sagt der Gideon? Oh ja, ich blicke auf dich, du bist der lebendige Gott. Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Als ob Gott das nicht gewusst hätte. Verstehen wir? Einwände. Ja, Herr, was du da von mir verlangst. Aber der Herr sagte ja, dass er mit ihm ist. Vers 16. Ich will mit dir sein, Gideon. Es geht doch gar nicht um dich, sondern es geht um mich und meine Kraft. Verstehst du das? Du sollst die Midianiter durch mich schlagen, wie einen Mann. Und dann hat Gideon, wir wissen ja noch, war ein bisschen verzagt, um ein Zeichen gebeten. Gott hat es ihm gnädigerweise gegeben. Aber dann ging's los. Dann hat er sich drauf verlassen. Er blickte gleichsam auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und er zog durch. Wieder alle Vernunft und er siegte. Und deswegen steht er im 11. Kapitel drin. Als Glauben zählt. Weil er umschwenkte von dem Blick auf sich zu dem Blick auf den lebendigen Gott. Ich will mit dir sein. Oder denken wir auch an den Propheten Jeremia. Gott sagt, du sollst predigen. Was sagt er in Jeremia 1, Vers 6? Nein, Herr, ich bin viel zu jung. Hast du das nicht gewusst? Natürlich hat der Herr das gewusst. Und er sagt, rede doch nicht so. Rede doch nicht so, du bist viel zu jung. Das weiß ich doch. Sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Das ist ja so ein Gebetsanliegen auch von meiner Frau und mir jeden Tag aufs Neue, dass wir darum beten, was der Herr will. Wir legen nicht unsere Wünsche und Ziele dem Herrn einfach vor, Herr, segne mal das, das möchte ich gern tun. Sondern Herr, was willst du, dass ich tun soll? Denn den richtigen Weg können wir ohne den Herrn nicht gehen. Jesus sagt in Johannes 15 auch, ohne mich klappt das nicht, könnt ihr nichts tun. Ihr könnt vieles tun, aber nichts, was Bestand hat. Wenn ihr was sucht, was Bestand hat, müsst ihr Aufblick haben zum Herrn, zu ihm. Du sollst dahin gehen, wohin ich dich sende und alles, was ich dir gebiete, das sollst du sagen. Fürchte dich nicht. Und jetzt kommt wiederum die Bestätigung, denn ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Gott ist bei dir. Blicke also auf Gott in Jesus Christus. Nicht? Und wir wissen, welch wichtigen und guten Dienst der Prophet Jeremia dann auch versehnen durfte. Aber auch dieses immer Blicken auf die eigenen Vorstellungen und den eigenen Weg. Wir lesen ja bereits schon in Jesaja 53, Vers 6, wie Gott uns gesehen hat. Er hat gesagt, die sind wie Schafe. Jeder guckt immer nur auf seinen Weg. Jeder guckt auf seinen Weg. Deswegen verlaufen die sich auch ständig, ja. Jeder sieht, Vers 6, auf seinen Weg. Und dann kommt das Erlösende. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, den Erlöser. Denn es ist Sünde, immer auf den eigenen Weg zu gucken. Das ist Sünde. Das ist falsch. Alles, was falsch ist, ist Sünde. Sünde ist ja ein Sammelbegriff für alles, was nicht zu Gott passt. Gott hat gesehen, die gucken alle nur auf ihren Weg. Und diese Sünde nahm er ab und legte sie auf seinen Sohn Jesus Christus, um uns zu erlösen. Und jetzt heißt es, gucke nicht mehr auf deinen Weg, sondern schau auf Jesus, der dir diese Sündenlast abgenommen hat. Und wir können, jetzt steht in manchen Stellen, ich kann nicht alles zitieren, ja, in Psalm 125 zum Beispiel, die auf ihre eigenen krummen Wege abweichen, die wird der Herr wegtreiben mit den Übeltätern, die weiterhin auf ihren Weg schauen. Und das Dritte, auf das Problem schauen. Jesus gab ja im Lukas-Evangelium, aber auch parallel in anderen, Lukas 14, ein Gleichnis vom Hochzeitsmahl des Königs. Und da wurden jetzt Boten ausgesandt vom Königshaus, damit die Hochzeitsgäste eingeladen werden. Sie sollen kommen, alles ist fertig. Und dann kamen sie und diejenigen, die angesprochen wurden, die hatten alle eine Entschuldigung. Sie fingen nacheinander an, Vers 18, sich zu entschuldigen. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft. Und nun muss ich hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Also das Problem meines Alltags muss ich erstmal bewältigen. Wenn ich das geschafft habe, na gut, dann klappt das schon, dann komme ich auch noch zur Hochzeit. Der nächste sagt, ja, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Das muss ich doch machen. Entschuldige bitte, dass ich nicht kommen kann und nicht auf deinen Weg jetzt gehen kann und mit dir feiern kann. Und der dritte sagt, ich habe geheiratet. Ich kann jetzt nicht kommen, entschuldige mich. Ich muss jetzt erstmal meine Ehe genießen. Der Knecht, so sagt der Herr Jesus, kam zurück und sagte das seinem Herrn. Und er war nicht erbaut darüber, sondern er sagt, gut, alle, die eingeladen worden sind, sind nicht gekommen, die haben eine Entschuldigung, sie sehen auf ihre Lebensumstände und die sind ihnen wichtiger als die Einladung des Königs. Dann geht zu denen, die überhaupt keine Möglichkeit hatten, bisher zu mir zu kommen, die Blinden, die Lahmen und so weiter, lade sie einfach ein. Die werden froh sein, wenn sie eine Einladung kriegen, die nicht mehr ihr Umfeld als Lebensfeld betrachten, ihre Probleme als Lebensfeld betrachten, sondern froh sind, dass ihnen Leben angeboten wird. Die lade ein, damit das Haus auch voll wird. Das heißt also, hier kann passieren, dass man sich beschäftigt mit der Ernährung oder dem Verbleib in dieser Welt auf der Erde. Obwohl der Herr Jesus gesagt hat, schau bitte auf mich. Guck dir mal die Vögel an unter dem Himmel. Ja, guck dir mal die Blumen an. Ja, was machen die denn? Werden die ernährt oder nicht? Oder kriegen die ihre Kleidung? Seid ihr nicht viel besser? Das verstehen wir nicht mit dem Kopf. Da können wir lange drüber nachdenken. Da würden wir immer sagen, das ist Unsinn. Das kann man nicht. Und doch sagt der Herr, wenn du auf mich blickst, ja. Denn der Glaube ist was anderes als das Verstehen. Wenn du nur Gemeinschaft hast mit mir, dann werde ich all das tun. Der Himmel und Erde geschaffen hat, ich will dich versorgen. Dein Gefühlsleben, auch wenn du gerade geheiratet hast, darfst du nichts höher stellen als die Beziehung zu deinem Heiland. Das haben die hier gemacht, ja, der König, ja, den lassen wir jetzt mal warten. Ich muss erst mal meine neue Situation ausleben. So möchte also der Widersacher, der Feind, uns träge machen. Das meint hier der Hebräerbrief. Dass ihr doch nicht träge werdet und da, wo ihr träge geworden seid, wieder aufsteht und den Blick auf euren Erlöser allein habt. Nicht in der Selbstbetrachtung stehen bleibt, sonst verliert ihr die Orientierung des Glaubensweges und könnt sogar gar nicht anderen vom Glauben reden, denn die gucken ja, ob ihr orientiert seid. Und wenn die sehen, ach, na, der ist auch nicht orientiert, geht alles im Bach runter, dann hören die so ein Wort, naja, du musst nicht auf mich gucken, sondern nur auf die Worte hören. Ja, ist schön. Wenn ich keine Veränderung des Lebens sehen kann, dann klingen die Worte auch hohl und leer. Verstehen wir? Wir werden ja gemessen an dem, was wir sind und nicht an dem, was wir sagen. Das, was wir sind, redet lauter als unsere Worte. Und das soll auch so sein, das darf auch so sein. Darum sagte der Herr Jesus zu denen, die ihn ständig verurteilten, ja, bitteschön, bitteschön, kann mich jemand einer Sünde zeihen? Bitte, trete davor, sagt es. Niemand konnte ihn verklagen. Selbst Pilatus war ratlos und sagte, ja, ich finde keine Schuld an ihm. Ich habe es ja versucht, aufgrund eurer Rede. Es klappt nicht. Natürlich können wir uns hier nicht auf dieselbe Stufe stellen, aber es soll auch nicht Negatives gesagt werden können, wenn es stimmt, sondern sie sollen daran lügen. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, lasst sie reden. Hauptsache, sie lügen daran. Wenn sie recht haben, dann müsst ihr euch umändern. Dann müsst ihr aufsehen auf Jesus. Sie sollen nicht recht haben, wenn du Jesus folgst. Und Johannes und die Apostel, die haben das ja alles auch verstanden und haben das dann später auch weitergegeben. Einmal sagt ja der Apostel Paulus, achtet auf den im Philipperbrief, der den Glauben in euch angefangen hat. Er ist es auch, der ihn zu Ende bringt, vollendet. Er ist es, achtet auf den. Und Johannes schrieb in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 16 und sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, da ist Fleischeslust, Augenlust und hofffertiges Wesen. Das vergeht alles. Habt nicht lieb die Welt, sondern bleibt beim Herrn. Das heißt also, hier im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, ein entschiedenes Ja zu unserem Erlöser zu haben, egal was andere in ihrer Religiosität machen. Und ich hatte es ja schon mal erklärt, das war kurz vor der Invasion der Römer, die Jerusalem zerstörten, wurde dieser Brief geschrieben. Also es war schon sehr viel Spannung in Israel. Es waren solche, die sich den Römern anvertraut haben, die auf ihre Seite gewechselt sind und gegen das Volk. Es waren solche, die nun einen extrem äußeren Gottesdienst nun vollführten. Und jetzt standen die Christen da in der Mitte. Ja, was machen wir nun? Sollen wir jetzt wieder? Ach, eigentlich sollten wir nochmal ein Schaf opfern. Vielleicht wird's besser. Und dann heißt es hier, nein, Jesus ist für dich geopfert. Du musst nicht noch ein Schaf opfern. Sondern halte fest an diesem Glauben. Sei entschieden für Jesus. Blicke auf zu ihm. Aber sei zugleich entschieden gegen die Sünde. Sag Nein zur Sünde. Lege das ab, was dich hindert. Und sag Ja zu Jesus. Denn, so sage ich das dann für mich, aber das können wir auch für uns sagen, denn du weißt gar nicht, ob du morgen noch die Gelegenheit hast zur Entscheidung. Vielleicht bist du nicht mehr da. Und wenn du dich heute nicht für Jesus entscheidest und gegen die Sünde, kannst du es vielleicht morgen nicht mehr. Deswegen tu es. Und einige Stellen will ich nur zum Schluss auch zitieren, die Apostel den Gläubigen immer nahe brachten, dass sie wirklich einseitig ihrem Erlöser, dem sie ja doch so dankbar sind, leben und die Sünde ablegen. Römer 13, Vers 12. Da heißt es, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Eine Aufforderung. Und anlegen die Waffen des Lichtes. Das, was durch die Gnade im Heiligen Geist uns zufließt. An die Epheser schrieb der Apostel Paulus in Epheser 4, Vers 22. Legt nun ab von euch nach dem vorigen Wandel, also bevor ihr Jesus kennenlerntet, den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Legt den ab. Vers 23, erneuert euch aber im Geist eures Gemüts. An die Kolosser schrieb er auch immer wieder dieser Tenor, bleibt bei Jesus. Kolosser 3, Vers 8, legt ab alles von euch, den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, legt das ab, das hindert euch auf dem Wege Jesu nach. Das blockiert euch. Legt das ab, lasst das bitte nicht mehr zu. Petrus durfte auch so schreiben in 1. Petrus 2, Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit, Das will ja sagen, der Mensch, der ohne Kraft Gottes liegt, ist immer böse. Er geht mit Bosheit schwanger. Warum? Weil er ich-bezogen ist. Er ist immer ich-bezogen. Der alte Mensch, der kennt ja nur sich. Der kennt die anderen nicht. Und sobald etwas anderes sein Leben torpedieren will, wird er boshaft. Er fängt an zu streiten, zu schlagen, zu stänkern, ja, alles Mögliche. Er kann es nicht ertragen, dass sein Ich angegriffen wird. Deswegen sagt Petrus, jetzt kennt ihr doch Jesus. Dann legt ab die Bosheit. Das brauchst du nicht mehr. Selbst wenn dein Ich angekratzt wird, lass es doch sein. Und allen Betrug, leg doch ab. Wir sind ja von Hause aus Betrüger. Warum? Nicht, dass wir dem anderen unbedingt in die Tasche gegriffen haben und das Geld gestohlen haben. Sondern wir geben dem Mitmenschen etwas vor, zu sein, was wir gar nicht sind. Wir betrügen den, machen ein schönes Gesicht, lächeln, wo gar nichts zu lächeln ist, ja, und tun immer so, als ob wir, der natürliche Mensch, als ob wir über alle Dinge erhaben sind. Das ist Betrug vor Gott. Das stimmt nämlich nicht. Und deswegen sagt Petrus, das leg doch ab jetzt mal. Du musst doch dem Nächsten gar nicht gefallen. Du musst ihm gar nichts das beweisen. Du musst aber deinem Heiland gefallen. Und wenn du ihm gefällst, dann wirst du auch denen gefallen, die den Heiland suchen. Legt den Neid ab. Ihr müsst nicht immer schauen, was die anderen haben. Und auch das hinter dem Rücken reden, das alte Wort dafür heißt Afterreden. Hinter dem Rücken reden. Ja, warum macht man denn das überhaupt? Ich habe mal lange darüber nachgedacht, warum musste ich das machen oder machte ich das? Wir haben das ja schon im Studium in der Hochschule gemacht. Sobald jemand aus der Mensa raus war, haben wir über den geredet. Und das wussten die dann auch. Und wenn jemand wieder aufstand, dann sagten die anderen schon so, dann werden wir über dich reden. Ja, das ist meistens nichts Gutes, was der alles nicht kann und ach und dies und so. Ja? Warum machte man das? Um sich besser darzustellen. Deswegen redet man hinterm Rücken für andere. Nicht, weil man sagt, Mensch, ich bin genauso ein schlechter Kerl. Das sagt man gar nicht. Nein, ich bin besser. An der andere, na, der, was der da gemacht hat. Petrus sagt, das liegt jetzt ab. Schaut auf Jesus, er ist euer Erlöser. Jakobus sagt es auch im ersten Kapitel Vers 21, legt ab alle Unsauberkeit, legt das alles ab, was nicht vor Gott richtig ist. Also es heißt, hier wird eine Entschiedenheit gefordert. Hier wird nicht gesagt, naja, das wird schon irgendwie mal abfallen, ja, sondern du musst es wollen. Du musst sagen, nein, das will ich nicht, Herr, dich will ich. Diese Entschiedenheit und das im Blick auf das 11. Kapitel im Hebräerbrief, sollten auch die Gläubigen damals das tun. Denn die Verheißung lautet ja, zum Beispiel im Psalm 34, 6, wer auf ihn sieht, auf Gott sieht, der wird Freude haben, der wird erquickt. Das heißt, er wird von all dem gelöst, was ihn nach unten ziehen will. Von all dem gelöst. Wer auf den Herrn blickt, ja? Und im Psalm 50, 23 heißt es ja, wer dankbar ist seinem Herrn, dem wird der Weg des Heils noch mehr gezeigt. Der kriegt Aufschluss über das Bessere, was er noch gar nicht gesehen hat. Und auch in Psalm 25, Vers 12 heißt es, wer also auf den Herrn blickt, ich will ihm zeigen den besten Weg. Nicht nur irgendeinen, sondern den besten. Also Aufblick zu Jesus heißt Segensfülle empfangen. So könnten wir auch in Psalm 128 lesen, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn blickt, nicht? Der wird sich nähren von seiner Hände Arbeit und das Haus wird gut bestellt sein und so weiter und vieles. Also Segen ist die Fülle verheißen, denn Jesus sagt ganz deutlich deswegen, ich bin es. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und als Hilfe, um diesen Glaubensblick einzunehmen und auch zu behalten, gab der Schreiber des Hebräerbriefes das Zeugnis dieser Glaubensväter und Glaubenshelden, hätten und sagte einfach, schaut bitte auf Henoch, Noah, Abraham, Jakob, Josef, Mose, David und die anderen. Sind die zu Schanden geworden, weil sie Gott vertraut haben? Nein, gar nicht. Das soll diese Hilfe sein. Schaut dahin. Und im Psalm 73 sagt der Psalmsänger, ja, ich habe auf die Welt geschaut. Also denen geht das ja so gut, die spotten und die lästern und weiß was und die kriegen immer mehr Geld. Ja, und ich darbe hier und mir fehlt so manches Äußere. Also hat Gott mich vergessen? Und dann ging er ins Gebet, ins Heiligtum und dann merkte er, nein. Da hat er plötzlich gesehen das Ende derer, die Gott nicht vertrauten. Und dann sagt er, damit will ich nichts zu tun haben. Sondern ich will, ach selbst wenn äußerlich alles am Ende ist, ich will auf Gott horchen. Denn wenn ich das nicht tue, dann würde ich, und das sagt er mit einem Satz, würde ich verleugnen, was die Glaubensväter alles erlebt haben. Als ob die alleine geblieben sind mit ihrem Glauben. Das würde ich verleugnen. Das darf ich nicht. Gott hat sie gesegnet und er wird auch die in der heutigen Zeit segnen, die ihm vertrauen. Jesus hätte Freude haben können, haben wir gelesen, aber er erduldete das Kreuz und hat den größten Sieg dadurch errungen für uns, nämlich Hölle, Tod und Teufel besiegt. Hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Und ich dachte einen kurzen Augenblick darüber nach, was bedeutet das? Jesus ist für uns Stellvertreter geworden. Auf allen Gebieten. Er ist versucht, gleich wie wir. Er hat das alles ausgehalten, aber er hat nicht gesündigt. Somit sind wir durch seinen Sieg über die Sünde auch Sieger, können auch sein. Er hat erduldet, für uns, was wir für unsere Sünde hätten erdulden müssen, nämlich das Kreuz, sein Blut vergießen. Und er hat dadurch dem Tod und dem Teufel die Macht genommen. Und somit in seinem Fußstapfen haben wir das Gleiche bekommen, dem Tod und dem Teufel die Macht genommen. Deswegen Furcht ist nicht in der Liebe. Er ist aufgefahren gen Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und was hat er gesagt? Vater, ich bitte dafür, dass sie sind, wo ich bin. Das heißt, er ist für uns stellvertretend dahin gegangen, wo wir sein sollen. Sitzen zur Rechten des Vaters. Können wir auch in dem Sendschreiben an Laodicea lesen. Ja, die umkehren, den gebe ich, dass sie mit mir auf demselben Stuhl sitzen. Auf dem Thron. Das ist so wunderbar. Und das sollen wir nicht aus dem Auge verlieren und aus dem Gebet. Darum sucht der Herr diese Entschiedenheit in unserem Leben, immer wieder aufs Neue. Aufsehen auf Jesus. Jesus ist das größte Vorbild, das Vollkommene für das Leben mit Gott durch diese Zeit. Soweit zu den ersten beiden Versen. Sicher gäbe es da noch sehr viel anderes zu sagen, aber vielleicht hat dieser und jener Gedanke uns angeregt, dass wir weiter darüber nachdenken, für uns ganz persönlich. Das ist mir auch immer ein Anliegen, dass man nicht für andere darüber nachdenkt, sondern für sich selber, damit man selber den Segen empfängt, den Gott für mich bereitet hat.